Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Hörspiel am Sonntagnachmittag. Mein Name ist Holger Rink. Unser heutiges Hörspiel handelt von einer sehr alten Frau. Sie ist 97 Jahre alt. Lisabetta heißt sie. Es ist ein Stück übers Altsein, übers Abhängigsein. Aber es ist ganz und gar kein lamoyantes Hörspiel. Denn die fast 100-jährige Lisabetta kämpft mit Wut und mit Witz gegen die Anfechtungen des Alters, gegen Bevormundungen und Übergriffe der Jüngeren. Lisabetta heißt das Hörspiel von Susanne Krahe. In der Titelrolle hören Sie Gisela Trove, Regie führte Gottfried von Einem. Lisabetta, Hörspiel von Susanne Krahe. Ich liebe die städtischen Briefkästen. Sie lächeln mich an und schlucken die tägliche Post mit Genuss. Ab in den Trichter. Einmal hinter der Klappe verschwunden, fallen die Briefe für einen Tag aus der Zeit. Wie aufgesogen. Ich habe das Sterben verpasst. Als ob die Zukunft vorbeigeflogen und ich nicht eingestiegen wäre. Ja, das gibt es. Mit 60 wird der eigene Tod allmählich wahrscheinlicher. Mit 70 eine Bedrohung, mit 85 dringlich. Aber dann schnarren die Uhrzeiger unmerklich über die 12 hinaus in Richtung Unendlichkeit. Die Ärzte können nichts mit mir anfangen. Sie zentrifugieren mein Blut, doch mein Alter setzt sich nicht ab. Lisabetta befindet sich jenseits aller medizinischen Ratschlüsse. Altersbeschwerden? Na sicher habe ich Altersbeschwerden. Aber ich bin dran gewöhnt. Ja, glücklich könnte ich sein. Meine Sonne geht einfach nicht unter. Unsere Wärter hier sind die Betreuer, nicht Pfleger. Unsere Putzteufel nennen sich Haushalthilfen, nicht Krankenschwestern. Die jungen Leute witzeln, der Tod persönlich hätte an meine Tür geklopft. Aber Lisabetta war nicht zu Hause. Lisabetta war in der Stadt, um ihre Post aufzugeben, wie üblich. Ich warte einfach nicht länger auf meinen düsteren Besucher. Ich stecke mir eine Rose ins Revier, die mein Gesicht zum Blühen bringt. Die jungen Leute meinen zwar schwarz, steht der Lisabetta besser. Sie denken, man freunde sich mit dem Tod an, wenn man ihm nur nahe genug gekommen ist. Sie hoffen, dass man eines Tages die Statistiken wie einen persönlichen Lebensbericht liest und es sich in seinem wahrscheinlichen Todesjahr gemütlich macht. Aber da muss ich sie enttäuschen. Immer wieder, wenn ich skrupellos von übermorgen rede. Ich flaniere durch die Fußgängerzone und nicke meinen 97 Spiegelbildern in den Schaufenstern zu. 90 davon scheinen zu nicken. Die anderen 7 treffen mich ratlos. Neuerdings wechseln die Geschäfte immer häufiger und lassen ihren Konkurs zurück. Mit 70 konnte ich noch alle Kleider bei meinem Schneider kaufen. Mit 80 musste ich auch den Bäcker wechseln. Und seit meinem 90. Geburtstag kaufe ich mein Frischfleisch in irgendeinem Supermarkt. Nur der Markt. Dienstags und freitags verschwindet nicht. Guten Morgen, Frau Lisabetta. Auch wieder da. Ich bin Stammkundin bei den Pazifikimporten. Ganz frische Kiwis. Direkt Import aus Neuseeland. Oder lieber eine Mango. Die Bekannten von einem Jahrhundert bleiben neben meinem Spazierstock stehen. Haben sich mal wieder nach meinem Alter zu erkundigen. 97? Kaum zu glauben. Ihnen sieht man Ihr Alter wirklich nicht an. Wie halten Sie sich bloß so frisch? In Wirklichkeit rechnen Sie sich hinter Ihren krausgezogenen Stirnen aus, wie viele Wochen der Lisabetta noch zustehen. Bis Dienstag, Frau Lisabetta. Machen Sie es gut. Samstags lädt das Seniorencafé freundlichst zum Treffen der Alten ein. Ein Plakat lockt in einen Lichtbildvortrag über Ägypten. Waren Sie schon bei den Pharaonen? Ich interessiere mich nicht für Mumien. Im Seniorencafé lesen die 60-Jährigen ihre Gedichte vor. Die 65-Jährigen verfassen Chroniken ihrer Heimatstadt. Die 70-Jährigen lassen sich von den 60-Jährigen die Brötchen schmieren und die 80-Jährigen schlafen beim Dia-Vortrag ein. Nie wieder, habe ich meiner Freundin gesagt. Nie wieder gehe ich in dieses Wachsfigurenkabinett. Wie du immer redest, Lisabeth, da richtig arrogant. Ich habe zwei Stammcafés, in denen ich die Waschräume aufsuche. Allerdings hinterlasse ich überall Flecken. Das eine liegt oben, das andere unten in der Stadt. Die Serviererinnen kennen Lisabeth. Bei der ersten bestelle ich heiße Schokolade. Die zweite bringt mir ein Stück meiner Lieblingstorte. Guten Tag, Frau Lisabetha. Wie immer? Ich habe immer noch Appetit auf Cremeschnitten. Zwar sind die jungen Leute überzeugt, im Alter leierten die Geschmacksnerven aus und schleiften wie defekte Hängebrücken über die gefühllose Zunge, aber der steigende Zeiger auf meiner Waage erinnert mich täglich daran, wie süß mir alle Süßigkeiten schmecken. Ihnen sieht man Ihr Alter wirklich nicht an. Na sicher. Adieu, Frau Lisabetha. Ich werde wiederkommen. Spätestens übermorgen. Betreutes Wohnen. Man kauft sich in eine mäßig gleichgültige Atmosphäre ein. 2,5 Zimmer mit Besenschrank und Bedienung bei Bedarf. Jede Parzelle verfügt über 4 Quadratmeter Blumenbeet vor der Haustür. Vierteljährlich wechselt die Bepflanzung. Die Sonnenblumen stehen Spalier, wenn ich komme. Ich könnte zufrieden sein. Ja, glücklich könnte ich sein. Unsere Wärter hier sind die Betreuer, nicht Pfleger. Unsere Putzteufel nennen sich Haushaltshilfen, nicht Krankenschwestern. In ihrem Büro teilen sie ihre Einsätze nach Zahlen ein. Jeden trifft sein lästiges Los. Ich bin Nummer 18 und, falls übergelaunt, eine Niete. Du liebe Güte, da kommt Nummer 18 nach Hause. Ich muss nach drüben. Stimmen wie Schwertstreiche. Und schon die Art, wie sie mich mit ihrem Drüben auf einen ungeliebten Arbeitsplatz reduziert, zerrt eine Spannung in Elisabethas ausgeleitetes Herz. Manchmal beobachte ich von meiner Zelle aus, wie die jungen Leute sich Eistüten aus dem italienischen Café holen. Die vanilleweißen, zitronengelben und erdbeerroten Hütchen tanzen in ihren Händen. Glitzern im Licht. Ich muss nach drüben, Leute. Schon 23:30. Bis gleich. Die Stimmen gefrieren zu scharfen Kristallen. Unter der Papierhose an meinem Revier ringt der Wasserstand. Vielleicht hat Lisabeth ja auch Appetit auf Eis, nur dass ich gefragt würde, dass jemand an die Frau hinter der Nummer 18 denkt. Du bist eine Melkkuh, Lisabetha. Lisabetha muss alles bezahlen. Jeder Handgriff, den ich nicht mehr selbst zu Wege bringe, kommt mich teuer zu stehen. Die Fußmassagen als Beigaben zum Nägelschneiden lasse ich mir jedes Mal einen Zehner kosten. Nicht inklusive sind auch die kleinen Ausbesserungen an meiner Wäsche, die ich im Grunde selber erledigen könnte. Ich sag ja, du bist eine Melkkuh. Solange du nicht nach innen trittst, quetschen sie dich aus. Grobheit! Meine Freundin sagt, ich sei selber schuld, wenn ich mich von denen ausnehmen lasse. Du hast die jungen Leute einfach zu sehr verwöhnt. Die hat gut reden mit ihren knapp 70-Jährchen. Die macht sich die Schnallen an ihren Schuhen immer noch ohne fremde Hilfe zu. Wie du immer redest, Lisabetha. Wir haben uns auf einer Donaufahrt kennengelernt zwischen Passau und Wien auf dem Fluss der Weltuntergänge. 6 Jahre ist das jetzt her. Unsere erste und letzte gemeinsame Reise. Die Landausflüge brauchte ich nicht mehr wie üblich an Bord unseres Dampfers zu verplempern, sondern ich paddelte unter ihren Fittichen im Meer der Touristen. Die Karlskirche, der Stephansdom, Hotel Sacher, eine Fiakerfahrt, die Oper. Anstrengend, die neue Bekannte. Sie interessierte sich für jedes Kirchenfenster, jeden verwitterten Grabstein der Donaumonarchie. Sie erklärte mir die makabren Bestattungsbräuche der Habsburger. In der Kapuzinergruft liegen nur noch balsamierte Hüllen, mumifiziert und ihre Herzen beraubt. Die Ausstellung der Särge war mir unheimlich. Die prachtvollen Truhen standen in einer chaotischen Anordnung und viel zu eng beieinander. Die Körper in der Kapuzinergruft, die Herzen im Stephansdom, kaum zu glauben. Ich starrte auf die geschlossenen Messkelche der Sakristei und fand keinen Sinn darin, keine Hoffnung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich beobachte täglich den Briefträger. Er liefert unsere Briefe und Karten in das Büro des Anstaltspersonals. Wieder ein ganz schöner Packen heute. Die Namen der Empfänger stehen in der zweiten Reihe und sind ihm unbekannt. Die Frau Elisabetta, dass die überhaupt noch Post kriegt. Geburtstagsgrüße in Goldprägung. Jedes Jahr seltener. Ab und zu Werbung. Hat sie eigentlich schon mal jemand erwischt, wie sie Briefe geschrieben, frankiert und zum Postkasten geschmuggelt hat? Wegen der Unerheblichkeit meiner Post bleiben die Umschläge manchmal 2 Tage im Büro unserer Betreuer liegen und verstauben. Ich sehe sie doch durch die Scheibe, wenn ich wie zufällig meinen Gang über den Hof ausdehne, nicht an diesem Fenster vorbei, hinter dem unsere Seligkeit beschlossen wird. Ich kann sogar mit aller Weitsichtigkeit meines hohen Alters die 2. Zeile der Adresse entziffern und ärgere mir ein Hühnerauge an den Zeh, wenn ich meinen Namen sehe. Da liegt die Post und schreit danach, geöffnet zu werden. Aber Elisabetta muss warten. Nummer 18 ist gestern bedient worden. Ich schleiche vor ihrer Tür herum, bis die gnädigen Herrschaften sich bequemen. Und wenn sie endlich so großzügig sind, unsere Post auszusortieren, fehlen anschließend die Marken auf den Umschlägen. Ich gehe nach drüben. Ruhig, Elisabetta, sage ich zu mir und schlüpfe in meine Wabe zurück, um auf die Königin meiner Briefe zu warten. Manchmal beobachte ich von meiner Zelle aus, wie die jungen Leute sich Eistüten aus dem italienischen Café holen. Ja, das hätten sie gern, dass man apathisch würde. Die Jungen hoffen darauf. Sie hoffen, dass die Todesangst mit den Jahren nachlässt. Und sie hoffen es für sich selbst und ihre panischen Träume. Aber der Schrecken nimmt nicht eine einzige Gradzahl ab, nur weil er näher kommt. Mit 50 ist er da, mit 60 ist er noch immer da, mit 70, 80, 90 ist er erst recht da. Ob ich die Traueranzeigen gelesen habe und ob 30-jährige Tote mir kein schlechtes Gewissen machen. Einen Tag noch weiß der Todeskandidat in seiner Zelle. Keine 4 Jahre mehr, weiß ich. Keine 3. 2. Wie viel? Ich möchte noch einmal auf eine Weltreise gehen, ehe sie mich in den schwarzen Trichter schieben. Wie du immer redest, Elisabetta. Alle paar Wochen rückt mir die Todesangst so nah an die Haarwurzeln, dass mir ganze Strähnen ausfallen, schlohweiß und über Nacht. Ich kenne diesen Terror Jahrzehnte länger und besser als jede 70-Jährige. Richtig makaber. Was einem vertraut ist, trägt einen nicht mehr auf. Mahlzeit. Waren Sie heute gar nicht unterwegs? Es ist schon 11:30. Na und? Eine halbe Stunde zu spät. Wie üblich. Nun seien Sie mal nicht so kleinlich, Frau Elisabetta. Was wollen Sie mit der halben Stunde? 11:30 ist pünktlich 11. Die verspäteten halben Stunden sammeln und ballen sich wie eine Bedrohung vor meiner Haustür. Die Frau hat etwas Ordinäres an sich. Versoffene Stimme. Ballebusen, der bei jedem Hüftschwung über den Bauchnabel schwabbelt. Wenn Männer in der Nähe sind, rundet sie ihre geschwollenen Gesten herzförmig ab und schiebt ihr Becken in Richtung Brustwarzen vor. Schlecht geschlafen, Frau Elisabetta. Haben Sie mir keine Post mitgebracht? Tut mir leid, der Briefträger war heute noch gar nicht da. Was? Dabei hätte ich schwören. Schwören Sie lieber nicht, Frau Elisabetta. Heute wird gewischt. So ordinär ist sie. So raumgreifend üppig. Sie lüftet ihre Feder und lässt ihr billiges Parfum durch meine Zimmer strömen. Ja. Heute wird gewischt. Es ist eigentlich nichts. Nur wie ihre Sprechwerkzeuge die vorgestanzten Antworten fertigen. Es wird Herbst. Und es wird Winter. Die Wallebusenfrau leiert jeden Tag dieselben Wörter herunter. Sie schubst die Wörter von sich, während sie den Eimer von Zimmer zu Zimmer schiebt und das Schmutzwasser zwischen die Buchstaben plempert. Ihr Parkett ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ganz stumpf geworden. Sie putzt meine Zimmer immer in derselben Reihenfolge. Montags das Badezimmer, dienstags wird das Bett bezogen, mittwochs ordnen wir die Wäsche ein und freitags wird gewischt. Die Tischdecke müsste gebügelt werden. Sie bringen unseren ganzen Plan durcheinander, Frau Lisabetta. Plötzlich fällt der Mittwoch aus, ist donnerstags Waschtag und Freitag doch schon fast Wochenende. Die Wäscherin macht aber keine Überstunden. Sie richtet ihren Wörtern aus, mich schonend darauf vorzubereiten. Überstunden ungern, Frau Lisabetta. Nur wenn es unbedingt sein muss. Aber es muss nicht sein. Schon gar nicht unbedingt. Die Tischdecke sieht auch ungebügelt ordentlich aus. Und 11:30 ist. Bald wird es Herbst. Und dann wieder Frühling. Es ist fast nichts. Es ist die Genauigkeit, mit der sie ihre Unpünktlichkeit einhält. Ich wäre dann soweit, Frau Lisabetta. Manchmal möchte ich mich gerne 5 Minuten unterhalten und biete ihr Pralinen an. Aber die nimmt sie nur während der Dienstzeit. Morgen ist sicher wieder Post für Sie da. Ich möchte Sie fragen, ob Sie es für möglich hält, dass ein Mensch seinen Todestag verpassen kann. Morgen habe ich frei, Frau Lisabetta. Dann kommt unser Praktikant zu Ihnen. Genau 5 Sekunden, bevor meine Haustür ihr das Hinterteil in den Vorgarten schiebt. Es ist die Lieblosigkeit und sie wohnt hier im Gelände. Die Wallebusenfrau hat mich gefragt, ob ich die Traueranzeigen gelesen habe und ob 30-jährige Tote mir kein schlechtes Gewissen machen. Neuerdings hinterlasse ich überall Flecken. Die Wallebusenfrau wischt die kleinen Spritzer vom Toilettenrand und wirft kommentarlos mein schmutziges Nachthemd in den Wäschekorb. Ich habe Angst vor dem Tag, an dem sie mir das Corpus delicti vorhalten und schließlich über den Kopf stülpen wird. Du solltest dankbar sein, Lisabetta, und nicht so viel über deine Betreuerin meckern. Ich bin Nummer 18. Die Wallebusenfrau kümmert sich um deine Wäsche, ums Essen. Die richtigen Tröpfchen zur richtigen Zeit und vom richtigen Löffel. Ich weiß, ich weiß. Wenn du die Gute nicht hättest. Ach ja, die Gute. Manchmal nimmt sie mich sogar in ihrem Auto mit in die Stadt. Wie nett von ihr. Sie wolle kein Geld dafür, hat sie versichert. Aber seit ich das erste Mal freiwillig ein Scheinchen herausrückte, öffnet sie mir die Wagentür nicht vor Entrichtung des Fahrpreises. Ich bin eine Einnahmequelle, die über Nacht versiegen könnte. Wie du immer redest, Lisabetta. So ironisch. Oh ja, und wenn ich meine Freundin nicht hätte. Ich bin die Einzige, die dir geblieben ist. Immer. Meiner Seite. Bin stets an deiner Seite, wenn du mich brauchst. Ob ich will oder nicht. Ich meine es immer nur gut mit dir. Ununterbrochen. Ich habe immer gute Ideen gegen Langeweile. Und immer recht. Das Seniorencafé zum Beispiel. Sie zeigen uns Dias über die Pharaonen. Aber ich interessiere mich nicht für Mumien. Ach, ich meine es doch nur gut mit dir. Ununterbrochen. Wie du immer redest. Beleidigend. Warum reisen wir nicht? Noch einmal nach Wien? Viel zu anstrengend, Lisabetta. Viel zu anstrengend. Und ich interessiere mich nicht für Mumien. Oder willst du bis Budapest? Ich will weg. Immer mit der Sonne? Was? Daneben nicht. Du bist einfach zu empfindlich. Ich meine es doch nur gut mit dir. Ununterbrochen. Wenn du mich loswerden willst... Brauche ich es bloß zu sagen. Sie flatterte über den Hof auf meine Wohneinheit zu. Ich habe mich in meinem Nest versteckt. Ich huschte hinter den Gardinen über und beobachtete sie, wie sie ein zweites und schließlich ein drittes Mal an meiner Haustür schellte. Hallo, Lisabetta. Bist du zu Hause? Seit wann geht Lisabetta überhaupt nachmittags in die Stadt? Ausgang ist vormittags zwischen 9 und 11. Ich sah ihren Augenbrauen an, wie sie über das Rätsel meiner Abwesenheit grübelte. Lisabetta! Hallo! Lisabetta! Hörst du nicht? Wo bist du denn? Meine Bosheit gefiel mir immer besser. Mit jedem Seufzer, der meiner Freundin in den Kopf stieg. Wie sie wohl reagieren würde, wenn sie jetzt ihre Nase von außen gegen Lisabettas Fenster drückt und im Dunkeln des Zimmers rechts unter dem Wohnzimmervorhang meine Hühneraugen entdecken würde. Lisabetta, bist du da? Meine Freundin hatte den Schlüssel. Für den Notfall, natürlich. Und zweifellos hielt sie meine unangekündigte Abwesenheit für einen geeigneten Notfall. Ehe sie den Zweitschlüssel zücken konnte, lag ich schon mit voller Mantel in meinem Bett und hielt die Luft an. Ich schloss die Augen. Der Schlüssel rappelte im Schloss. Jetzt betrat meine Freundin den Flur. Sie kannte sich am besten aus und fühlte sich ganz wie zu Hause. Ihre Absätze stelzten an meinem Schlafzimmer vorbei. Ich fürchtete, sie würde mich auf meinem Totenlager entdecken und hysterisch zu krähen beginnen. Im Wohnzimmer schaltete sie sofort den Fernseher an. Sie brütete vor dem Fernseher und amüsierte sich über einen Komiker. Ich hatte erwartet, sie würde besorgt durch die Wohnung hüpfen in jedes Zimmer und das Schlimmste befürchten, statt mich zu suchen oder im Betreuungsbüro nach mir zu fragen, zog sie ihre Schuhe aus und legte ihre Krallen auf meinen Schemel. Wir haben einen neuen Patienten und rollen an. Es dauerte eine gute Stunde. Den Sanitätern sagte sie später, sie habe mich gefunden. Sie habe ihren Zweitschlüssel benutzt, weil sie Schreckliches geahnt habe. Fürchterlich Schreckliches. Sie, die Freundin mit ihrem 7. Sinn für Katastrophen. Und tatsächlich, da habe Lisabetta dann gelegen, stumm, lallend und desorientiert. Die Strumpfhose noch halb über den Beinen. Einatmen, ausatmen, nicht mehr atmen. Der Chefarzt brauchte 4 Tage, 2 Blasenkatheter, 3 Röntgenaufnahmen und eine Computertomographie, bis er den Irrtum feststellte. Einatmen, ausatmen, nicht mehr atmen. Er zog mich aus seinem medizinischen Kanonenrohr, das meinen vermeintlich wirren Kopf schichtweise auf einem Bildschirm abzutragen versucht hatte. Nicht mehr atmen, der Doktor kommt sofort. Sorgenvoll beugte er sich zu mir herunter und wollte mir wie alle diese Weißkittel im Krankenhaus gerade ins Ohr schreien, dass er noch keinen Befund nachweisen könne und mich zur Sicherheit an den Kollegen der Neurologie überstellen werde. Ich habe eine Mutter, die ist im Vergleich zu ihrem Alter noch nahezu jugendlich. Die sah auch nicht mehr so richtig und naja, die Schwester wisse schon und nickte auch brav mit dem Köpfchen. Sie zentrifugieren mein Blut, doch mein Alter setzt sich nicht ab. Aber nicht mit mir, Herr Oberpriester. Ich bin eine Simulantin und verlasse nach dem Mittagessen freiwillig ihr gastliches Haus. Jetzt nehmen wir fein das ärztliche Patschentchen von meiner Schulter und dann rufen wir brav auf der Station an und bereiten Lisabettas Entlassungspapiere vor. Als das Taxi in unseren Hof einfuhr, bewegten sich sämtliche Gardinen über sämtliche Nachbarsnasen. Die diensthabenden Wärter stürzten auf den Wagen zu, öffneten mir die Tür und führten mich an Fingerspitzen in meine Wohnung, wie eine Königin. Die Sonnen, Blumen stehen spalier, wenn ich immer dasselbe. Mit dem Lächeln eines Ehrenwärters bringt mir der Praktikant die Post. Alles selber geschrieben. Mein Trick, um Sie zu testen. Tag, Frau Elisabetta. Hier bringe ich Ihnen Ihre Post. Es ist 11:30. Was wollen Sie mit der halben Stunde? Einmal hat er mich gefragt. Nach der Kälte. Er sah, wie meine Wolldecken sich auf dem Federbett türmten. Ich kann Ihnen auch eine Wärmflasche bringen. Ich sagte, die Kälte komme mit spätestens 70 und immer von Herzen. Oder ein Heizkissen. Er verstand mich nicht. Vielleicht liegt es an Ihren Medikamenten, dass Sie so frieren. Vielleicht. Von vielen Tabletten kriegt man das Zittern. Ich erinnere genau den Tag, mit dem es anfing. Meine Jugendliebe hinkte mit Krücken und schiefen Lippen durch die Fußgängerzone. Ich überholte ihn nur. Ich drehte mich nicht nach ihm um, suchte nicht das Gesicht, dessen Name Jahrzehnte durch meine Träume gepurzelt war. Ich betrat einen Laden und Frau Elisabetta sah von dort aus zu, wie er sich über die Bodenschwellen des Alters schleppte. Ein Schlaganfall. Und jeder wackelige Schritt machte mich neugierig auf den nächsten. Er schlug sich wacker, aber vergeblich. Was haben Sie denn, Frau Elisabetta? Soll ich Ihnen die Post vorlesen? Nein, danke. Als mein Mann damals an seinen verrotteten Nieren starb, habe ich mir geschworen, mich nicht zu den Witwen zu gesellen, die wie treue Hündinnen am Grab ihres Gebieters verhungern. Ich wollte ihm nicht gleich nachsterben, bloß weil ich ihn geliebt, vermisst und entbehrt hatte. Ich beschloss, mir die Zeit zu nehmen, mich an all das Verschwinden zu gewöhnen. Eine Weltreise im Jet. Einmal um den Globus, immer mit der Sonne im Rücken. Ein endloser Untergang. Kurz nach Tahiti spendieren die Flugbegleiter ihren Gästen Champagner. Und weil ich natürlich die älteste Passagierin bin, stoße ich als Erste auf 24 Stunden an, die wir in der Luft übersprungen haben. Wir rasen durch nichts als Luft und immer nach Westen. Ich starre aus dem Fenster in Richtung Australien und sehe, wie ich mir in einem anderen Flugzeug selbst entgegenkomme. Elisabetta mit den 1000 Runzeln im Wachsgesicht fliegt in den doppelten Sonnenaufgang zurück. Sie hörten Elisabetta, ein Hörspiel von Susanne Krahe. Elisabetta, Gisela Trove. In weiteren Rollen Brigitte Janner, Margret Hohmeier, Michael Henn, Ursula Hinrichs, Heino Stichweh, Sebastian Dominik, Susanne Schrader, Ulrich von Bock, Ferdinand Dux, Katrin Heller und Senta Bonneval. Ton und Technik Frauke Schulz und Uschi Berlin. Assistenz Daniela Kletzke. Regie Gottfried von Einem. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2000. Dramaturgie Sabine Breitsameter. Susanne Krahe, die Autorin von Elisabetta, ist freie Schriftstellerin. Sie war bis 1985 Doktorandin am Alttestamentarischen Seminar der Universität Münster. Eine plötzliche Erblindung beendete ihre wissenschaftliche Laufbahn. Sie begann zu schreiben, veröffentlichte einen Paulusroman und provokante Nachdichtungen der Bibel. Außerdem schreibt sie seit 1997 Hörspiele, und das mit Erfolg. Hören Sie nun einen Beitrag von Benjamin Benedikt mit Teilen eines Gesprächs, das er in diesem Frühjahr mit Susanne Krahe geführt hat. Zunächst wollte ich wissen, ob Sie auch über die seit Jahren sehr erfolgreichen Hörspielproduktionen wie Benjamin Blümchen und drei Fragezeichen zum Hörspiel kamen. Also dafür bin ich schlicht zu alt schon. Ich bin Jahrgang 59 und ich habe in meiner Kindheit Bücher vorgelesen bekommen und auch dann sehr früh selbst gelesen. Aber mit Hörspielkassetten war da noch nichts. Das gab es noch gar nicht. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich in meiner Jugendzeit schon Hörspiele gehört hätte, höchstens mal nebenbei. Überhaupt ist meine Affinität zum Radio wohl erst durch meine Erblindung richtig erwacht. Das heißt also jetzt so rund 10 Jahre höre ich intensiv Radio und seitdem höre ich auch Hörspiele. Natürlich interessiert mich der Arbeitsalltag einer blinden Schriftstellerin sehr. Wie hat man sich das vorzustellen? Mit welchen Hilfsmitteln entstehen Ihre Texte? Ja, ich schreibe eigentlich wie jeder Autor heute auch. Also mit einem ganz normalen PC, mit den ganz normalen Programmen, die jeder nimmt, auch mit grafischen Oberflächen. Nur habe ich ein Zusatzgerät und das ist das eigentliche Hilfsmittel dabei, nämlich eine Sprachausgabe. Das ist so ein kleines Gerät, was ich mit der linken Hand wie eine zweite Tastatur bedienen kann. Und mit diesem Gerät kann ich mir das, was auf dem Bildschirm erscheint, vorlesen lassen und so eine Bildschirmseite bzw. eben das, was da als Text vorliegt, voll kontrollieren. Also man kann sich das zeilenweise, seitenweise, buchstabenweise vorlesen lassen und kann damit vollständig selbstständig arbeiten als blinder Mensch. Nach einigen Training und wenn man sich an diese Stimme gewöhnt hat. Das ist klar, man muss das auch erstmal lernen. Aber dann ist es ein nahezu perfektes Hilfsmittel, um selbstständig zu schreiben. Das ist eine synthetische Stimme und da ich mit diesem Gerät arbeite und es mir darauf ankommt, diese Stimme möglichst schnell einstellen zu können, ist die noch nicht mal besonders schön und für jemanden, der sie jetzt von außerhalb hört, noch nicht mal verständlich. Ich muss aber dazu sagen, die Technik wird da immer besser und man kann sehr wohl heute Stimmen haben, die sich schon wie echte Stimmen anhören, die also nicht mehr diesen typischen synthetischen Klang haben. Aber das ist für mich überhaupt nicht wichtig, weil das eben Arbeitsgerät ist und ich verstehe die Stimme ja. Also Hauptsache ist eben, dass ich das, was ich schreibe, kontrollieren kann. Ne? Das Alter ist ein vernachlässigtes literarisches Thema. Trotz King Lear und dem alten Stechlin scheinen alte Menschen in der literarischen Welt nur mit Mühe einen Platz zu finden. Wie aber entstand die Idee zu Lisabetta? War es eine Zufallsbegegnung in der Fantasie? Also Lisabetta hat ein konkretes Vorbild. Ich kenne eine Dame, die dieses Jahr 100 Jahre wird. Und im Grunde war diese Dame, ist eine Freundin von mir eigentlich, auch Vorbild für die Idee, sich in diese Welt einer fast 100-jährigen Frau einzufühlen. Insofern hatte Elisabeth ein ganz konkretes Vorbild. Und erst dann, als ich einmal diese Idee hatte, war ich also zwangsläufig damit beschäftigt, mich in die Welt, in die Probleme, in die Fragen eines sehr alten Menschen einzufinden. Ich benutze die Vorbilder nur als Initialzündung. Und danach kommt meine eigene Geschichte und das ist dann die eigene Deutung einer anderen Geschichte. Daraus besteht ja eigentlich die Geschichte. Es ist ja nicht so, dass nur irgendwelche Ereignisse erzählt werden, sondern eine Geschichte zu schreiben heißt ja immer etwas zu deuten. Und das mache ich also, ohne dass ich noch weitere Rücksprache mit meinen Vorbildern nehme. Auch ganz bewusst. Das reale Vorbild beginnt in der Fantasie ein eigenes Leben zu führen. Dennoch ist Literatur auf Identifikation angewiesen. Können sich ältere Menschen in Lisabetta wiederfinden? Ich bin sicher, dass sich ältere Personen, vielleicht so viel 100-Jährige gibt es natürlich nicht, ne? Aber dass sich so ältere Menschen darin wiedererkennen, in den Gedanken und auch in der Situation, die da geschildert wird, davon bin ich überzeugt. Denn das ist ja nicht meine Fantasie, die speist sich ja auch aus realen Erfahrungen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt nur in meinem Kopf abläuft, wie diese Geschichte dort entsteht, sondern was Lisabetta so erlebt mit den Personen, die für ihre Betreuung und Pflege zuständig sind zum Beispiel, das sind ja Dinge, die kennt eigentlich jeder, der mal auf Pflege und Betreuung angewiesen war oder ist. Also da bin ich sicher, dass sich ältere Leute drin erkennen. Fanden Sie es schwer, sich in eine fast 100-jährige Frau einzufühlen? Ich persönlich nicht. Ich meine, ich bin ja erst 40, Aber meine Biografie hat mich in diesen Bereich, sagen wir mal, Pflege, Abhängigkeit von anderen Menschen, auch Todesnähe, persönlich schon oft reingebracht. Ich habe also in dem Punkt Erfahrungen, die man vielleicht oft erst jenseits der 70 oder so macht. Insofern fand ich es persönlich gar nicht schwer, mich da einzufinden. Also um es präzise zu sagen und direkt, also viel von Lisabetha bin auch ich. Da ist auch eine Menge von mir eingegangen. Häufig ist die Darstellung von alten oder kranken Menschen durch Klischees bestimmt. Stets wird ein musikliebender Blinder oder eine allzu altersweise Greisin gezeigt. Schreiben Sie mit Ihren Texten gegen die üblichen Klischees an? Ja, natürlich. Und deswegen sind meine Figuren auch fast alle Rebellinnen oder Rebellen dagegen, gegen diese Klischees. Sie verhalten sich sehr oft ärgerlich, also so für den Normalbürger erstmal ärgerlich oder zumindest überraschend. Und haben zum Teil verblüffende Ideen und so. Und das ist das, was mir großen Spaß macht, von dem ich aber auch weiß, es ist unbedingt wichtig, dass man das mal sagt, ne? Die Darstellung Behinderter ist oftmals von Klischees geprägt. Gibt es Ausnahmen, Texte, die Sie besonders überzeugen, die Sie besonders schätzen? Ja, das ist so ein bisschen mein Hobby, da ja auch zu sammeln, andere Literatur. Und ja, es gibt eigentlich wenig, es gibt wenig, was wirklich überzeugend ist. Es gibt ein paar Klassiker. Ich habe jetzt neulich auch, da ich es als Hörspiel gehört habe, fällt es mir jetzt gerade auch ein. Das war eine Bearbeitung des berühmten Romans von Stefan Zweig, Ungeduld des Herzens, das ist ja auch so ein Thema. Es gibt so ein paar Klassiker, die mich mehr überzeugen eigentlich als zum Beispiel Literatur, die oder häufig Literatur von Betroffenen. Ich muss jetzt vorsichtig sein, da ich selber betroffen bin, aber es ist eben so, dass wenn man nur schreibt, um dieses Problem, mit dem Problem zum Beispiel der eigenen Behinderung fertig zu werden, ist das ja auch okay. Und Stichwort Literatur als Therapie ist ja an sich okay. Nur es reicht ja oft zur Literatur auch noch nicht aus. Es muss eben auch eine gewisse Qualität da sein. Und das ist das, was nicht so leicht zu finden ist. Alte Menschen leiden unter Vergesslichkeit. Leidet die Gesellschaft vielleicht an Vergesslichkeit gegenüber dem Alter? Das weiß ich nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Heute könnte man zunächst mal denken, es ist auch eine Marktfrage und die jungen Menschen möchten nicht über alte Menschen lesen. Nur das müsste sich dann ja sehr bald verändern, denn unsere demografische Entwicklung zeigt ja dahin, dass also nicht nur die meisten, sondern dann auch zumindest zeitweise die kaufkräftigsten Menschen eben ein gewisses Alter überschritten haben. Und vielleicht wird es ja jetzt auch anders. Es gibt im Übrigen, soweit ich weiß, auf der Ratgeberebene immer mehr Bücher, die sich damit beschäftigen. Aber das sind Bücher, die haben so Untertitel wie Fit sein bis ins hohe Alter. Die verdrängen eigentlich eher die Altersproblematik, als dass sie sie ernst nehmen. Vergessenen, hilfsbedürftigen Menschen eine Stimme zu verleihen, scheint ein Anliegen von Susanne Krahl zu sein. Das Hörspiel Grenzgang behandelt das Thema Organtransplantation. Ihr preisgekröntes Hörspiel Die Fütterung berichtet von einem pflegebedürftigen Kind. Hat Literatur die Verpflichtung, sich sozialer Themen anzunehmen? Das muss nicht sein. Ich würde das niemals als These für die Literatur jetzt vertreten oder die Literatur dazu verpflichten. Nur habe ich Lust dazu, Themen anzupacken, gerade im Hörspiel, die eben nicht nur irgendwelche literarischen Techniken ausreizt oder so eine Spielerei ist mit, zum Beispiel mit Wörtern oder so. Ich möchte gerade in meinen Hörspielen schon auch sowas wie eine Botschaft rüberbringen. Das finde ich auch wichtig, dass man gerade diesen Schattenseiten des Lebens beziehungsweise den Menschen, die davon betroffen sind oder die da drin stecken und wo sonst keiner hingucken will, dass man denen eben eine Stimme gibt. Und zwar nicht nur so eine Stimme, die immer nur nach Hilfe schreit. Also Lisabetha ist da ja ein gutes Beispiel für, dass man also sieht, das sind nicht nur alles ältere Menschen zum Beispiel oder pflegebedürftige Menschen, sind ja nicht immer nur so bemitleidenswerte Wesen, die nur irgendwie auf unser Mitleid und unsere Hilfe angewiesen sind, sondern die haben eine eigene Weltsicht und einen eigenen Beitrag zu leisten, die für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur, und da liegt so ein bisschen das, was mich reizt, eben auch zu betonen. Und dafür würde ich mich gerne einsetzen. Susanne Krah ist Theologin. Sie hat an der Universität Münster ihr Studium absolviert und dort bis 1989 am Alttestamentlichen Institut gearbeitet. Ist die Auseinandersetzung mit sozialen Themen in einer religiösen Überzeugung begründet? Ja, mit dem Wort, mit dem Begriff religiöse Überzeugung habe ich meine Schwierigkeiten, weil es sich immer so anhört, als sei man dann, wenn man sich so bezeichnet, so sich aller Dinge, besonders Gottes, so sicher. Und ich halte also Theologie also mehr so für eine Fragewissenschaft. Man lernt dort, die richtigen Fragen zu stellen und keinesfalls die richtigen Antworten zu haben. Insofern habe ich damit so meine Schwierigkeiten einfach mit diesem Begriff. Aber diese Themenauswahl ist nicht zufällig, denn als Theologin, gerade in Münster, so in den 80er Jahren habe ich dann studiert, da waren halt existenzielle Fragen, die waren da angesagt. Das ist das, was ich gelernt habe, was Theologie auch ausmacht. Also existenzielle Fragen zu stellen und unsere Wirklichkeit daraufhin zu deuten. Und insofern ist das keineswegs zufällig. Das hat schon mit meiner Art, die Welt zu deuten und zu sehen und danach zu fragen, zu tun. Und das habe ich als Theologin gelernt, ohne, wie gesagt, dass ich jetzt, ich würde mich nie zum Beispiel als fromm bezeichnen, wobei das ja auch ein blödes Wort ist, fromm. Aber selbst wenn man sagt, gläubig, hätte ich schon Schwierigkeiten. So ist es nicht. Aber ich bin jemand, der nach diesen letzten Dingen fragt. Das stimmt. Josef Roth schrieb einen Hiob-Roman. Thomas Mann erzählte die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Zu welchen biblischen Texten haben Sie eine besondere Nähe? Ja, ich denke, es sind einmal die Evangelien, die sind unerschöpflich in ihrer Motivik für einzelne literarische Versuche. So, wenn man was Größeres, Dramatischeres vorhätte oder vorhat, dann sollte man, denke ich, aufs Alte Testament zurückgreifen. Da ist eine ganze Menge einfach so, ja auch an Schauergeschichten. Oder das ist einfach, die dramaturgische Spannung ist da schon von sich aus sehr groß. Immer wieder haben sich Schriftsteller sowohl sprachlich wie thematisch von der Bibel inspirieren lassen. Wie beeinflusst die Theologie das literarische Schaffen Susanne Krahs? Ja, ich komme ja, was die Theologie betrifft, komme ich aus der Bibelforschung. Also ich habe schwerpunktmäßig Altes Testament, aber auch Neues Testament studiert. Und ich habe eine große Liebe zur Bibel, auch zur biblischen Sprache, wie wir sie ja meistens so durch den alten Luther im Ohr haben. Und ich spiele in meinen Texten gerne mit diesen biblischen Motiven, den Themen, aber auch der Sprache. Insofern beeinflusst das meine Texte sehr. Da sind eine ganze Menge Anspielungen drin, bei denen ich natürlich die Schwierigkeit habe, dass viele Menschen sie heute nicht mehr bemerken. Weil dafür braucht man natürlich immer noch eine gewisse Vorkenntnis auch und einfach Vorbildung in diesen kirchlich-biblisch-religiösen Bereich, was ja heute sehr verloren gegangen ist. Trotzdem gebe ich das nicht auf. Es macht mir einfach selber großen Spaß. Und ich denke mal, die Bibel hat schon die wesentlichen Fragen auch gestellt und enthält die wesentlichen Motive. Man kann gar nicht mehr so viel neue finden. Es reicht, wenn man sie variiert und mit unserer heutigen Wirklichkeit konfrontiert. Man darf jetzt nicht meinen, ich würde also Bibelandachten schreiben oder so. Das ist gar nicht so. Ich denke jetzt gerade an das Hörspiel Die Fütterung und an die letzte Szene. Das ist ja eigentlich so eine moderne Passionsgeschichte, wo also dann auch genau diese alten Motive von Kreuzigung und Passion vorkommen. Also das ist diese... Die Anspielung, die gibt es. Das heißt aber nicht, dass man da jetzt genau dieselben Texte schreiben muss. Man muss heute natürlich Texte schreiben, die unsere Sprache sprechen.